Abschnitt 11 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Buch: Klassifikation und Einteilung der Massenformen. Erstes bis drittes Kapitel. Erstes Kapitel: Klassifikation der Massen. Wir hatten in dieser Schrift die allen psychologischen Massen gemeinsamen Grundzüge dargetan. Wir haben nun die besonderen Merkmale vorzuführen, die zu diesen Grundmerkmalen je nach der Art der Gesamtheiten hinzukommen, wenn diese sich unter dem Einfluss geeigneter Anreize in eine Masse verwandeln. Zunächst geben wir in aller Kürze eine Klassifikation der Massen. Ausgangspunkt ist für uns die einfache Menge. Ihre niedrigste Art ist dann gegeben, wenn sie sich aus Individuen verschiedener Rassen zusammensetzt. Ihr einziges Band ist der mehr oder weniger geachtete Wille eines Anführers. Als Beispiel dieses Mengentypus können die Barbaren verschiedenen Ursprungs dienen, welche eine Reihe von Jahrhunderten hindurch das Römische Reich besetzten. Oberhalb dieser Mengen aus verschiedenen Rassen stehen jene, welche unter den Einfluss gewisser Faktoren gemeinsame Merkmale angenommen haben und schließlich zu einer Rasse geworden sind. Sie werden gelegentlich die Sondermerkmale der Massen aufweisen, aber so, dass dieselben von denen der Rasse mehr oder weniger überdeckt werden. Beide Kategorien der Mengen können sich unter dem Einflusse der von uns zu untersuchten Faktoren in organisierte oder psychologische Massen verwandeln. Diese organisierten Massen teilen wir wie folgt ein: A. Heterogene Massen. Erstens anonyme, zum Beispiel Straßenansammlungen. Zweitens nicht anonyme, zum Beispiel Jury, Parlament und so weiter. B. Homogene Massen. Erstens Sekten, politische, religiöse und andere Sekten. Zweitens Kasten, militärische, Priester, Arbeiterkasten und so weiter. Drittens Klassen, Bürger, Bauern und so weiter. Wir geben in Kürze die Sondermerkmale dieser verschiedenen Massenformen an. Paragraph 1: Heterogene Massen. Es sind das die Gesamtheiten, deren Eigenschaften wir in der vorliegenden Schrift untersucht haben. Sie bestehen aus beliebigen Individuen, gleichgültig wessen Berufes und welcher Intelligenz. Wir wissen bereits, dass schon durch das Zusammentreten von Menschen zu einer wirksamen Masse ihre kollektive Psychologie wesentlich von ihrer Individualpsychologie abweicht und dass ihre Intelligenz sie dieser Differenzierung nicht entzieht. Wir sahen, in den Gesamtheiten spielt die Intelligenz keinerlei Rolle. Es wirken hier nur Gefühle. Ein Grundfaktor, die Rasse, lässt uns die verschiedenen heterogenen Massen ziemlich scharf sondern. Schon wiederholt kamen wir auf die Rolle der Rasse zu sprechen, und wir zeigten, sie sei der mächtigste Faktor, der auf die menschlichen Handlungen Einfluss nimmt. Sie bekundet ihre Wirkung auch in den Masseneigenschaften. Eine aus verschiedenen Individuen, die aber insgesamt Engländer oder Chinesen sind, zusammengesetzte Masse, wird sich von einer anderen Masse, die etwa aus Russen, Franzosen oder Spaniern besteht, von Grund aus unterscheiden. Die großen Divergenzen, welche die ererbte Geistesbeschaffenheit hinsichtlich der Gefühls- und Denkweise der Menschen begründet, kommen sogleich zum Ausdruck, wenn Umstände, die allerdings ziemlich selten sind, Individuen verschiedener Nationalität in ungefähr gleichem Verhältnisse zu einer einzigen Masse vereinigen. Mögen auch die den Vereinigungspunkt darstellenden Interessen scheinbar noch so identisch sein. Die Versuche der Sozialisten, auf großen Kongressen Vertreter der Arbeiterbevölkerung aller Länder zu vereinigen, sind stets in heftige Streitigkeiten ausgelaufen. Eine lateinische Masse, so revolutionär oder konservativ sie auch gedacht werde, wird zur Erfüllung ihrer Forderungen sich stets an den Staat wenden. Sie ist stets zentralistisch und mehr oder minder zäsarisch. Eine englische oder amerikanische Masse hingegen weiß nichts vom Staat und appelliert nur an die private Initiative. Eine französische Masse hält vor allem viel auf Gleichheit, eine englische auf Freiheit. Eben diese Rassendifferenzen sind die Ursache, dass es fast ebenso viele Arten des Sozialismus und der Demokratie als Nationen gibt. Die Rassenseele beherrscht also völlig die Massenseele. Sie ist das mächtige Substrat, das ihre Schwingungen begrenzt. Es kann als ein Grundsatz gelten, dass die niederen Eigenschaften der Massen umso weniger akzentuiert sind, je stärker die Rassenseele ist. Die Regierung und Herrschaft der Massen bedeutet die Barbarei oder die Rückkehr zu ihr. Durch Erwerbung einer fest organisierten Seele allein entgeht die Rasse immer mehr der unbesonnenen Macht und kommt sie aus der Barbarei heraus. Außer der Rasse besteht die einzige bedeutsame Klassifikation der heterogenen Massen in der Unterscheidung derselben in anonyme, wie in Straßenansammlungen, und nicht anonyme Massen. Das Verantwortlichkeitsgefühl, welches den Ersteren fehlt und bei den Letzteren sich entwickelt zeigt, verleiht ihren Handlungen oft eine sehr verschiedene Richtung. § 2. Homogene Massen. Die homogenen Massen umfassen 1. die Sekten, 2. die Kasten, 3. die Klassen. Die Sekte stellt den ersten Grad der Organisation homogener Massen dar. Zu ihr gehören Individuen, deren Erziehung, Beruf und Milieu oft sehr verschieden ist und die nur durch das Band der Überzeugungen miteinander verbunden sind, so zum Beispiel die religiösen und politischen Sekten. Die Kaste stellt den höchsten Organisationsgrad dar, dessen die Masse fähig ist. Während die Sekte Individuen umfasst, deren Beruf, Bildung und Milieu sehr verschieden sind und die nur durch Gemeinsamkeit der Überzeugungen sich aneinander anschließen, gehören zur Kaste nur Individuen gleichen Berufes und folglich auch ziemlich ähnlicher Bildung und Lebensverhältnisse. So zum Beispiel die militärische und die Priesterkaste. Die Klasse wird von Individuen verschiedenen Ursprungs gebildet, die nicht wie die Mitglieder einer Sekte durch die Übereinstimmung der Überzeugungen, noch auch durch die Gleichheit des Berufes wie die Mitglieder einer Kaste, sondern durch bestimmte Interessen, Lebensgewohnheiten und gleichartige Erziehung vereinigt sind. So zum Beispiel die Klasse der Bürger, der Bauern und so weiter. Da ich in diesem Buche es nur mit den heterogenen Massen zu tun habe und die Untersuchung der homogenen Massen, in Klammern Sekten, Kasten, Klassen, einem anderen Werke vorbehalte, so werde ich die Eigenschaften der Letzteren hier nicht weiter verfolgen und mich nur mit einigen Arten heterogener Massen, die ich als typische Beispiele herausgreife, beschäftigen. Zweites Kapitel: Die sogenannten kriminellen Massen. Da nach einer bestimmten Erregungsperiode die Massen in den Zustand einfacher, unbewusster, von Suggestionen geleiteter Automaten geraten, so scheint es schwierig, sie in irgendeinem Falle als verbrecherisch zu qualifizieren. Ich behalte diese falsche Bezeichnung nur bei, weil sie durch neuere psychologische Forschungen üblich geworden ist. Gewisse Handlungen der Massen sind, an sich betrachtet, gewiss verbrecherisch, aber auch nur in dem Sinne, wie die Tat eines Tigers, der einen Hindu verschlingt, nachdem er ihn vorerst durch seine Jungen, zu deren Unterhaltung hat, zerfleischen lassen. Die Massenverbrechen haben in der Regel eine mächtige Suggestion zum Beweggrund, und die an ihnen schuldigen Individuen sind in der Folge davon durchdrungen, sie hätten nur eine Pflicht erfüllt, ein Umstand, der bei dem gewöhnlichen Verbrecher fehlt. Dies wird durch die Geschichte der von den Massen begangenen Verbrechen bezeugt. Als typisches Beispiel wäre die Ermordung des Gouverneurs der Bastille, Delaunay, anzuführen. Nach dem Falle dieser Festung empfing der von einer äußerst erregten Masse umgebene Gouverneur von allen Seiten Hiebe. Man schlug vor, ihn zu hängen, zu enthaupten oder an den Schweif eines Pferdes zu binden. Sich losmachend, gab er einem der Umstehenden versehentlich einen Fußstoß. Darauf machte jemand den von der Masse sogleich beifällig aufgenommenen Vorschlag, das von dem Fußstoße betroffene Individuum solle dem Gouverneur den Hals abschneiden. Zitat: Dieser, ein stellenloser Koch, der nach der Bastille gegangen war, um zu sehen, was dort vorging, glaubt, die Tat sei patriotisch, weil dies die allgemeine Ansicht ist, und glaubt sogar, einen Orden zu verdienen, wenn er ein Ungeheuer vernichtet. Mit einem ihm dargereichten Säbel schlägt er auf den entblößten Hals. Da der schlecht geschliffene Säbel nicht schneidet, zieht er aus seiner Tasche ein kleines Messer mit einem schwarzen Heft und vollendet, da er als Koch das Fleisch zu bearbeiten weiß, erfolgreich seine Operation. Zitat Ende. Hier zeigt sich klar der früher angegebene Mechanismus. Gehorsam gegenüber einer Suggestion, die umso stärker ist, als sie kollektiv ist. Überzeugung des Mörders, eine sehr verdienstvolle Tat begangen zu haben. Eine Überzeugung, die umso natürlicher ist, da er den einstimmigen Beifall seiner Mitbürger besitzt. Eine solche Tat kann wohl gesetzlich, aber nicht psychologisch als Verbrechen qualifiziert werden. Die allgemeinen Merkmale der sogenannten kriminellen Massen sind eben jene, die wir bei allen Massen angetroffen haben. Suggestibilität, Leichtgläubigkeit, Wandelbarkeit, Übertreibung der guten und schlechten Gefühle, Äußerung gewisser Sittlichkeitsformen und so weiter. Alle diese Merkmale finden sich bei einer der Massen, welche in unserer Geschichte ein sehr trauriges Andenken zurückgelassen haben, wieder, nämlich bei den Septembermännern. Sie weisen übrigens eine starke Analogie mit den Anstiftern der Bartholomäusnacht auf. Die Einzelheiten des Berichtes entnehme ich Tan, der sie aus den zeitgenössischen Memoiren geschöpft hat. Es ist nicht genau bekannt, wer den Befehl oder die Suggestion zur Ausleerung der Gefängnisse, um die Gefangenen abzuschlachten, gegeben hat. Ob dies, wie es wahrscheinlich ist, Danton oder ein anderer war, ist gleichgültig. Uns interessiert hier nur die mächtige Suggestion, welche die mit dem Blutbade betraute Menge empfing. Die Menge der Menschenschlechter umfasste ungefähr 300 Personen und repräsentierte vollkommen den Typus einer heterogenen Masse. Abgesehen von einer ganz geringen Anzahl von gewerbsmäßigen Bettlern bestand sie namentlich aus Händlern und Handwerkern aller Art, aus Schustern, Schlossern, Perückenmachern, Maurern, Angestellten, Dienstmännern und so weiter. Unter dem Einfluss der empfangenen Suggestion sind sie, wie der oben erwähnte Koch, durchaus davon überzeugt, eine patriotische Pflicht zu erfüllen. Sie üben ein doppeltes Amt aus, das des Richters und des Scharfrichters, halten sich aber in keiner Weise für Verbrecher. Durchdrungen von der Wichtigkeit ihrer Aufgabe bilden sie zunächst eine Art Gerichtshof, und alsogleich zeigt sich der einfältige Geist und ebenso die Billigkeit der Massen. Angesichts der beträchtlichen Anzahl der Angeklagten wird zunächst entschieden, die Adeligen, Priester, Offiziere, Diener des Königs, das heißt alle jene, deren Beruf schon in den Augen eines guten Patrioten als Schuldbeweis erscheint, sollen haufenweise getötet werden, ohne dass es eines besonderen Urteils bedarf. Die übrigen werden nach Aussehen und Ansehen verurteilt werden. Nach Befriedigung ihres rudimentären Gewissens kann die Masse in legaler Weise an die Abschlachtung gehen und jenen Grausamkeitsinstinkten freien Lauf lassen, deren Ursprung ich früher zeigte und denen die Gesamtheiten stets in hohem Maße zu entfalten vermögen. Sie verhindern übrigens nicht, und es ist die Regel bei den Massen, die gleichzeitige Offenbarung gegensätzlicher Gefühle, so zum Beispiel eine Empfindsamkeit, die oft ebenso groß ist als ihre Grausamkeit. Zitat: Sie haben das ausgedehnte Mitgefühl und die schnelle Empfindsamkeit des Pariser Handwerkers. In der Abtei vernahm ein Förderierter, dass man die Häftlinge seit 26 Stunden ohne Wasser gelassen und wollte durchaus den nachlässigen Pförtner töten, was er auf die Bitten der Gefangenen selber getan hätte. Ist, in Klammern von ihrem improvisierten Gerichtshof, ein Gefangener freigesprochen worden, so wird er von Wächtern und Henkern von jedermann umarmt und stürmisch begrüßt. Zitat Ende. Dann geht es an die Massenabschlachtung der übrigen. Während des Blutbades herrscht beständig eine heitere Stimmung. Man tanzt und singt um die Leichen, stellt den Damen Bänke zur Verfügung, die glücklich sind, dass sie einen Aristokraten töten sehen. Auch geben sie weitere Proben einer besonderen Willigkeit zu erkennen. Als ein Henker in der Abtei sich beklagt, die etwas weiter sitzenden Damen sähen schlecht und nur einige der Anwesenden hätten das Vergnügen, auf die Aristokraten einzuhauen, geben sie die Berechtigung dieser Bemerkung zu und bestimmen, man werde die Opfer langsam zwischen zwei Hecken von Würgern passieren lassen, die zur Verlängerung des Strafgerichts nur mit dem Säbelrücken hauen dürfen. In der Festung entkleidet man die Opfer völlig, zerfleischt sie eine halbe Stunde lang und dann, wenn jedermann alles gut gesehen hat, schlitzt man ihnen endlich den Leib auf. Die Menschenschlechter sind übrigens sehr skrupelhaft und bekunden jene Sittlichkeit, deren Existenz im Schoße der Massen wir bereits verzeichneten. Sie scheuen davor zurück, sich des Geldes und Schmuckes der Opfer zu bemächtigen und bringen es zu dem Tische des Ausschusses. In allen ihren Handlungen finden sich die rudimentären Denkweisen, die für die Massenseele charakteristisch sind. So bemerkt nach der Abschlachtung von 1200 bis 1500 Volksfeinden irgendjemand, dessen Eingebung auch angenommen wird, die anderen Gefängnisse, welche alte Bettler, Vagabunden, jugendliche Häftlinge einschließen, enthielten in Wahrheit nur unnütze Esser. Es wäre daher gut, sich ihrer zu entäußern. Übrigens muss es unter ihnen auch Volksfeinde geben, wie zum Beispiel eine gewisse alte Frau Delarme, die Witwe eines Giftmischers. Zitat: Sie muss wütend sein, im Gefängnisse zu sitzen. Vermöchte sie es, sie würde Paris in Brand setzen. Sie soll dies gesagt haben, hat es gesagt. Fort mit ihr. Zitat Ende. Diese Demonstration scheint evident. Und so wird alles haufenweise massakriert. Inbegriffen etwa 50 Kinder von 12 bis 17 Jahren, die ja auch Volksfeinde hätten werden können und deren Beseitigung von Interesse war. Nach Ablauf einer Arbeitswoche waren alle diese Maßnahmen ausgeführt und die Menschenschlechter durften an ihre Ruhe denken. Da sie tief davon durchdrungen waren, sich um das Vaterland wohl verdient gemacht zu haben, verlangten sie von den Autoritäten eine Belohnung. Die eifrigsten forderten sogar eine Medaille. Ähnliche Tatsachen weist die Geschichte der Kommune von 1871 auf. Der wachsende Einfluss der Massen und die allmähliche Kapitulation der Mächte vor ihnen wird uns sicherlich noch viele andere bringen. Drittes Kapitel: Die Geschworenen bei den Assisengerichten. Da wir an dieser Stelle nicht alle Arten von Geschworenen betrachten können, so werde ich mich nur mit den wichtigsten derselben, denen der Beisitzer an den Assisengerichten, befassen. Sie bieten uns ein treffliches Beispiel für die nicht anonyme, heterogene Masse. Wir finden hier die Suggestibilität, die Vorherrschaft der unbewussten Eindrücke, die geringe Fähigkeit zum Denken, den Einfluss der Anführer und so weiter. Ihr Studium wird uns mit interessanten Mustern von Irrtümern bekannt machen, welche die mit der Psychologie der Gesamtheiten nicht Vertrauten begehen können. Die Geschworenen sind zunächst ein Beispiel für die geringe Bedeutung, die hinsichtlich der Entscheidungen dem geistigen Niveau der verschiedenen Elemente einer Masse zukommt. Wir sahen, wenn eine beratende Versammlung ihr Urteil über eine nicht gänzlich technische Frage abgeben soll, so spielt hierbei die Intelligenz keinerlei Rolle. Und eine Versammlung von Gelehrten oder Künstlern weist durch die bloße Tatsache der Vereinigung über allgemeine Gegenstände keine von den Anschauungen einer Maurer- oder Krämerversammlung merklich unterschiedenen Urteile auf. In manchen Zeiten traf die Verwaltung unter den zu Geschworenen ernannten Personen eine sorgfältige Auswahl und man entnahm sie den gebildeten Klassen, Professoren, Beamten, Gelehrten usw. so weiter. Heutzutage setzt sich die Jury besonders aus Kleinhändlern, Handwerksmeistern, Angestellten usw. zusammen. Und nun zeigt, zur großen Verwunderung der Fachschriftsteller, die Statistik, dass die Entscheidungen der Geschworenen ganz dieselben sind, mögen jene wie immer zusammengesetzt sein. Selbst die der Institution der Geschworenen so abholden Gerichtspersonen mussten die Richtigkeit dieser Tatsache anerkennen. Ein ehemaliger Präsident des Assisengerichtshofes, Berin de Glayeux, bemerkt in seinen Erinnerungen darüber Folgendes. Zitat: Heute liegt die Auswahl der Geschworenen tatsächlich in den Händen der Stadträte, die sich von politischen und Wahlverhältnissen leiten lassen. Die Majorität der Gewählten besteht aus Kaufleuten von geringerer Bedeutung als früher und aus bestimmten Verwaltungsbeamten. Da die Anschauungen sich in der Richterrolle mit allen Berufsarten vermengen, viele den Eifern des Neophyten bezeugen und die mit dem besten Willen Begabten sich in den einfachsten Ständen finden, so hat sich der Geist der Jury nicht geändert. Ihre Verdikte sind sich gleich geblieben. Zitat Ende. Aus der hier angeführten Stelle wollen wir die ganz wichtigen Folgerungen, nicht aber die recht schwachen Erklärungen behalten. Wir dürfen über diese Schwäche nicht allzu sehr erstaunt sein, denn die Psychologie der Massen, also auch die der Geschworenen, scheint meist den Anwälten wie den Richtern unbekannt gewesen zu sein. Den Beweis dafür gibt mir die von dem eben genannten Autor angeführte Tatsache, dass einer der berühmtesten Advokaten am Assisengerichtshof, Lachan, systematisch sich seines Rechtes der Ablehnung aller gebildeten Mitglieder der Jury bediente. Die Erfahrung aber, und nur sie, zeigte ihm schließlich die Zwecklosigkeit dieser Ablehnungen. Zum Beleg dafür dient die Tatsache, dass gegenwärtig das Justizministerium und die Advokaten in Paris wenigstens vollständig darauf verzichtet haben. Und dennoch haben sich, wie das Clayeux bemerkt, die Verdikte nicht geändert. Zitat, sie sind weder besser noch schlechter. Zitat Ende. Wie alle Massen werden die Geschworenen sehr stark durch Gefühle, nur sehr schwach durch logische Argumente beeinflusst. Sie widerstehen nicht, schreibt ein Advokat, dem Anblick einer stillenden Frau oder einem Aufmarsch von Weisen. Eine Frau braucht nur anmutig zu sein, sagte Glayeux, so gewinnt sie das Wohlwollen der Jury. Unerbittlich gegenüber Verbrechen, von denen sie selbst betroffen werden könnten und die eben für die Gesellschaft die schrecklichsten sind, haben sie viel Nachsicht gegenüber den sogenannten Leidenschaftsverbrechen. Selten zeigen sie Strenge bei Kindesmord unehelicher Mütter und noch weniger gegenüber dem verlassenen Mädchen, welches seinen Verführer ein wenig mit Vitriol überschüttet, indem sie instinktiv recht wohl fühlen, diese Verbrechen seien für die Gesellschaft wenig gefährlich und es sei in einem Lande, das verlassene Mädchen nicht schützt, das Verbrechen der sich Rächenden mehr Nutzen als Schaden bringen, indem es künftige Verführer im Vorhinein abschreckt. Fußnote: Es sei nebenbei bemerkt, dass diese von den Geschworenen mit gutem Instinkte gemachte Unterscheidung zwischen den gesellschaftsfeindlichen und nicht gesellschaftsfeindlichen Verbrechen der Richtigkeit keineswegs entbehrt. Das Ziel des Strafgesetzes soll doch offenbar der Schutz der Gesellschaft gegen gefährliche Verbrecher, nicht aber Rache sein. Nun sind jedoch unsere Strafgesetzbücher und besonders unsere Richter von dem Rachegeist des alten Unrechts völlig erfüllt und der Ausdruck Ahndung, Vindicta, wird noch täglich gebraucht. Diese Tendenz der Richter wird durch die Weigerung vieler von ihnen bezeugt, das treffliche Gesetz Berenger, welches dem Verurteilten die Strafe bis zu seiner Rückfälligkeit erlässt, anzuwenden. Und doch muss jeder Richter wissen, die Statistik beweist es ja, dass die erste Bestrafung fast unfehlbar die Rückfälligkeit bedingt. Lassen die Richter einen Schuldigen frei, so glauben sie stets, die Gesellschaft sei ungerecht geblieben. Bevor sie dies zulassen, wollen sie lieber einen gefährlichen Rückfälligen schaffen. Ende der Fußnote. Die Juries werden wie alle Massen durch das Prestige stark geblendet. Und ganz richtig bemerkt der Präsident de Glayeux, sie seien sehr demokratisch ihrer Zusammensetzung nach, aber sehr aristokratisch in ihren Neigungen. Zitat: Name, Geburt, Reichtum, Ansehen und die Anwesenheit eines berühmten Anwalts, alles Distinguierende und Glänzende, bilden für den Angeklagten eine sehr erhebliche Stütze. Zitat Ende. Es muss die Sorge eines jeden guten Anwalts sein, auf die Gefühle der Geschworenen einzuwirken, wie bei allen Massen nur wenig zu resonieren oder nur rudimentäre Argumentationsweisen anzuwenden. Ein durch seine Erfolge beim Assisengericht berühmter Advokat hat dieses Verfahren trefflich ausgeübt. Zitat: Während eines Plädoyers beobachtete er die Jury aufmerksam. Der Augenblick ist günstig. Mittels seines Spürsinnes und auf die Erfahrung gestützt, liest der Advokat die Wirkung jeder Phrase, jedes Wortes in den Mienen und zieht daraus seine Schlüsse. Es handelt sich vor allem darum, die dem Falle im Voraus günstigen Mitglieder zu erkennen. Der Verteidiger versichert sich ihrer durch eine Handbewegung, dann wendet er sich zu den dem Anscheine nach ungünstig gestimmten Mitgliedern und bemüht sich zu erraten, warum sie gegen den Angeklagten eingenommen sind. Das ist der heikligste Teil der Arbeit, denn es kann außer der Gerechtigkeit noch unzählige Gründe geben, einen Menschen verurteilen zu wollen. Zitat Ende. Diese wenigen Zeilen bringen das Ziel der rednerischen Kunst ausgezeichnet zum Ausdruck und zeigen uns zugleich, warum die einstudierte Rede zwecklos ist, weil man in jedem Augenblick, je nach dem erzielten Eindruck, die Ausdrücke ändern muss. Der Redner braucht nicht alle Mitglieder der Jury auf seine Seite zu bringen, sondern bloß die Tonangebenden, welche die Gesamtmeinung beeinflussen werden. Es gibt hier, wie in allen Massen, eine kleine Anzahl von führenden Individuen. Ich habe, bemerkt der oben erwähnte Anwalt, die Erfahrung gemacht, dass im Momente der Urteilsfällung nur 1 bis 2 energische Männer da sein mussten, um die übrigen Geschworenen mitzureißen. Diese 2 bis 3 Männer muss man durch geschickte Suggestionen überzeugen. Das Massenmitglied, dem man gefällt, ist leicht zu überzeugen und dadurch in der Verfassung alle ihm vorgeführten Gründe als trefflich zu befinden. In der interessanten Arbeit über Lachan finde ich folgende Anekdote. Zitat: Wie man weiß, ließ Lachan während der ganzen Dauer seiner Ansprachen an die Geschworenen 2 bis 3 von ihnen, die er als einflussreich, aber spröde kannte oder fühlte, nicht aus den Augen. In der Regel gelang ihm die Gewinnung der Widerspenstigen. Aber einmal traf er in der Provinz einen, den er 3 Viertelstunden lang mit seinen stärksten Waffen vergebens bearbeitete, den 1. auf der 2. Bank, den 7. Geschworenen. Es war zum Verzweifeln. Plötzlich, mitten in einem leidenschaftlichen Passus, hält Lachan inne und wendet sich an den Vorsitzenden des Gerichtshofes mit den Worten: »Herr Präsident, könnte man nicht den Vorhang dort herunterlassen? Den 7. Herrn Geschworenen blendet das Sonnenlicht.« Der 7. Geschworene errötete, lächelte, dankte. Er ward der Verteidigung gewonnen. Zitat Ende. Verschiedene Autoren, unter ihnen sehr namhafte, haben in der letzten Zeit die Institution der Schwurgerichte heftig bekämpft. Den einzigen Schutz, den wir gegen die wirklich sehr häufigen Irrtümer einer kontrollfreien Kaste besitzen. Fußnote: Das Richteramt ist in der Tat der einzige Verwaltungszweig, dessen Maßnahmen ohne jede Kontrolle sind. Ungeachtet aller seiner Revolutionen besitzt das demokratische Frankreich nicht jenes Habeas Corpus Recht, auf das England so stolz ist. Wir haben alle Tyrannen verjagt, in jeder Stadt aber haben wir eine Obrigkeit, die nach Belieben über Ehre und Freiheit der Bürger verfügt. Ein unbedeutender Untersuchungsrichter, der die Rechtsschule kaum verlassen, hat die empörende Macht, für die er niemandem Rechenschaft schuldig ist, die geachtetsten Bürger, gegen die er einen Schuldverdacht hegt, ins Gefängnis zu schicken. Er kann sie 6 Monate, ja, ein Jahr unter dem Vorwande der Untersuchung dort behalten und sie dann ohne Entschädigung oder Entschuldigung entlassen. Der Vorladungsbefehl ist dem Lettre du Cachet durchaus analog, nur mit dem Unterschied, dass der Letztere, der mit Recht der alten Monarchie so vorgeworfen wurde, nur sehr bedeutenden Persönlichkeiten zur Verfügung stand, während er heute sich in den Händen einer ganzen Bürgerklasse befindet, die weit entfernt ist, als die aufgeklärteste und unabhängigste zu gelten. Ende der Fußnote. Die einen möchten eine bloß den gebildeten Ständen entnommene Jury. Aber wir sahen schon, dass auch dann die Entscheidungen mit den jetzt abgegebenen identisch sein werden. Andere wieder, die sich auf die von Geschworenen begangenen Irrtümer berufen, wollen die Abschaffung jener und deren Ersetzung durch Richter. Wie können wir aber vergessen, dass diese den Geschworenen so oft vorgeworfenen Irrtümer stets zuerst von den Richtern begangen wurden? Denn wenn der Angeklagte vor der Jury erscheint, so ist er bereits von verschiedenen Richtern als schuldig angesehen worden. Vom Untersuchungsrichter, vom Staatsanwalt und vom Anklagesenat. Sieht man denn nicht, dass der Angeklagte, würde er statt von Geschworenen schließlich von Richtern abgeurteilt, seine einzige Aussicht auf Freisprechung einbüßen würde? Die Irrtümer der Geschworenen waren zuerst stets Irrtümer der Richter. An diese Letzteren allein muss man sich also halten, wenn man besonders ungeheuerliche Justizirrtümer wie die Verurteilung des Dr. X sieht, der auf die Anzeige eines halbidiotischen Mädchens, welches den Arzt beschuldigte, für 30 Francs habe er sie abortieren lassen, von einem doch nicht zu sehr beschränkten Untersuchungsrichter verfolgt, ohne den Entrüstungsausbruch der Öffentlichkeit, die seine Begnadigung durch das Staatsoberhaupt zur Folge hatte, ins Bagno gewandert wäre. Die von allen seinen Mitbürgern anerkannte Ehrenhaftigkeit des Verurteilten legte die Grobheit des Irrtums an den Tag. Selbst die Richter erkannten dieselbe, aber aus Korpsgeist taten sie alles Mögliche, um die Unterzeichnung der Begnadigung zu verhindern. In allen ähnlichen Fällen hört die von technischen Details, die sie nicht versteht, umgebene Jury naturgemäß auf das öffentliche Amt, indem sie sich sagt, der Fall sei von Richtern, die in allen Feinheiten bewandert sind, untersucht. Wer sind dann die rohen Urheber des Irrtums? Die Geschworenen oder die Richter? Wir wollen also die Jury sorgfältig wahren. Sie bildet vielleicht die einzige Art der Masse, die durch keine Individualität zu ersetzen ist. Nur sie kann die Härten des Gesetzes mildern, welches, für alle gleich, im Prinzip blind sein muss und Sonderfälle nicht kennen darf. Der dem Mitleid unzugängliche, nur den Wortlaut des Gesetzes kennende Richter mit seiner Berufshärte würde den Raubmörder nicht anders bestrafen als das arme Mädchen, das von seinem Verführer verlassen und dem Elend preisgegeben zum Kindesmord verleitet wird, während die Jury instinktiv sehr wohl fühlt, das verführte Mädchen sei viel weniger schuldig als der Verführer, der doch dem Gesetz entschlüpft, und sie verdiene alle ihre Nachsicht. Indem ich die Psychologie der Kasten ebenso wie die der anderen Massen sehr wohl kenne, sehe ich keinen Fall, wo ich, wäre ich eines Verbrechens angeklagt, nicht lieber es mit Geschworenen als mit Richtern zu tun hätte. Bei den Ersteren hätte ich große Aussicht auf Freisprechung, bei den Letzteren nur sehr geringe. Fürchten wir die Macht der Massen, aber noch mehr die Macht gewisser Kasten. Die Ersteren lassen sich vielleicht überwinden, die Letzteren wanken niemals. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Dezember 2024.